O, die ihr glaubt, kehrt zu Allah um in aufrichtiger Reue. Vielleicht wird euer Herr euch eure bösen Taten tilgen und euch in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen, am Tag, da Allah den Propheten und diejenigen, die mit ihm geglaubt haben, nicht in Schande stürzen wird. Ihr Licht eilt ihnen voraus und ebenso zu ihrer Rechten. Sie werden sagen, unser Herr, vollende für uns unser Licht und vergib uns. Gewiss, du hast zu allem die Macht.